Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um ganz, ganz, ganz tiefe Temperaturen. Und weil es heute um ganz tiefe Temperaturen geht, müssen wir das zunächst mal festlegen, damit Sie wissen, wovon ich rede, wenn ich jetzt über Grad Kelvin spreche. In der Physik gibt es einen Begriff, den Begriff des absoluten Nullpunktes. Das ist die Temperatur, wo die Atome, die Atomkerne, die Elementarteilchen ihre gesamte kinetische, also Bewegungsenergie praktisch verloren haben. Es gibt keine Temperatur mehr, sollte man meinen, abgesehen natürlich, oder wenn Sie sofort einhaken, ich weiß, quantenmechanische Schwankungen. Deswegen kann man den absoluten Nullpunkt auch nie erreichen, sondern man ist immer mit jedem Material im Universum immer ein bisschen drüber, aber um es ganz mal klar zu sagen, die 0 Grad Kelvin entsprechen minus 273 Grad Celsius. Und in dieser Sendung werden wir jetzt von Celsius völlig Abstand nehmen und Sie können dann zu Hause immer überlegen, wenn der von 77 Kelvin spricht, wie viel Grad Celsius ist denn das, wie viel unter 0 ist denn das? Und wenn er von 4,2 Kelvin spricht, wie viel ist denn das? Ne? Minus 269 Grad Celsius, genau. Wunderbar. Das sind nämlich interessante Temperaturen, die im Laufe dieser Sendung auftauchen werden. Und in dieser Sendung geht es, wir machen eine neues, wie soll man sagen, neue Abteilung auf. In der Sendung Alpha Centauri machen wir jetzt eine Unterabteilung auf. Ich hätte ja gesagt Quantenmechanik für Fußgänger, aber dann hieß es, nee, das nimm doch mal was Mobileres. Aber bei diesen niedrigen Temperaturen hat man eigentlich nichts Mobiles. Da gibt es keine Radfahrer und auch keine Autofahrer. Also nennen wir es mal Quantenmechanik im Alltag. Denn in der Tat gibt es quantenmechanische Effekte, die sich, obschon sie sich auf der quantenmechanischen, also subatomaren Ebene abspielen, ganz wesentliche Konsequenzen für unser Dasein haben, beziehungsweise namentlich, wenn man mal darüber überlegt, wie kriegt man Grundlagenforschung in Technologie übersetzt, wie schafft man das, wann fängt Technologie an und kann von der Quantenmechanik wirklich in irgendeiner Art und Weise gewinnbringend sein. Und kann ich Ihnen schon mal eins sagen, ein Drittel des Weltbruttosozialproduktes wird mit Quantenmechanik erwirtschaftet. Das werden wir also im Laufe der nächsten paar Jahre, wenn diese Sendung soll ja noch ein bisschen laufen, werden wir das mal Stück für Stück abarbeiten. Und heute geht es um einen Effekt, der heißt Supraleitung. Was ist Supraleitung? Supraleitung war eine Überraschung. Das hätte man nie gedacht, dass es das gibt. Ja? Und es ist ein Effekt, der klingt so unglaublich, dass man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Denn in einem Universum wie unserem, da kommt doch nichts von nichts. Das gibt es doch gar nicht. Alles, was man macht, da muss man doch was für tun. Also zum Beispiel beim elektrischen Strom. Wenn ein elektrischer Strom durch einen Leiter läuft, was macht der elektrische Strom dann? Er erhitzt den Leiter, dadurch erhöht sich der Widerstand und irgendwann ist es nicht mehr möglich, einen höheren Strom durch einen Leiter zu schicken. Das ist der Normalfall. Wie kommt das zustande? Na, Sie wissen natürlich, die Geschichte mit URI, U gleich R mal I, Spannung ist Widerstand mal Strom. Und wenn der Widerstand ansteigt, wird der Strom immer kleiner und kleiner. Und wovon hängt der Widerstand ab? Nun, im normalen Leiter, wir sind jetzt noch beim normalen Leiter, im normalen Leiter hängt der Widerstand davon ab, wie gut sich die Elektronen im Leiter bewegen können. Wenn die sich frei bewegen könnten, ja, so ohne Widerstand, könnte man natürlich wahnsinnige Ströme da durchziehen. Aber durch die thermische Bewegung der Metall-Kristallionen da drin wird eben, und die thermische Bewegung der Elektronen selber, wird der Strom in gewisser Weise einfach gesättigt. Es geht nicht mehr weiter. Mit anderen Worten, wenn man jetzt zum Beispiel einen Leiter nimmt und kühlt ihn ab, jetzt nicht nur unter 273 Kelvin, ja, also 0 Grad Celsius, sondern noch weiter runter, dann sollte eigentlich der elektrische Widerstand, was sollte mit ihm passieren, wenn die Temperatur runtergeht, dann sollte der elektrische Widerstand eines Leiters ebenfalls sinken. Und irgendwann, das war der Erwartungswert, Anfang des 20. Jahrhunderts, irgendwann sollte dieser elektrische Widerstand gegen einen konstanten Wert gehen. 1911 allerdings entdeckte ein Niederländer, Kamerling Owens, entdeckte, dass bei Quecksilber der elektrische Widerstand komplett zusammenbricht, allerdings erst bei einer Temperatur von 4,2 Kelvin. Aber da war er weg. Da konnte man also einen Strom da durchziehen, ohne dass irgendwie ein elektrischer Widerstand, man konnte den Strom immer weiter und weiter aufziehen, es gab keinen elektrischen Widerstand. Man hat nichts gesehen. Was ist da passiert? Ja, das werden wir gleich noch sehen, was da alles passiert ist, denn 1933 entdeckte man zudem noch das Supraleitende, denn das nannte Kamerling Owens dieses Phänomen, dass der Widerstand völlig zusammengebrochen ist. Das ist die Supraleitung, das ist, dass man einen elektrischen Strom durch ein Material schicken kann, ohne elektrischen Widerstand. Dieses supraleitende Phänomen wurde 1933 noch überraschender. Denn man entdeckte, dass ein von außen angelegtes Magnetfeld in einem supraleitenden Material Also, wir haben ein Material, von dem wir wissen, dass es supraleitend ist. Wir setzen von außen einen Magneten dran. Ja. Das heißt, das Magnetfeld durchzieht diesen Supraleiter und jetzt fangen wir an, das Material abzukühlen und einen Strom durch den Supraleiter zu schießen. Was macht der? Der Supraleiter drückt das Magnetfeld nach außen. Und so kommen zum Beispiel so Bilder zustande, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn man eine supraleitende Platte hat und man hat einen Magneten, den man da in die Nähe dieser Platte bringt, dann kann der Magnet schweben. Sehen Sie es? Ja, also man hat hier die Platte und dann schwebt der Magnet. Und was ist da passiert? Nun, dieses äußere Magnetfeld induziert im supraleitenden Material elektrische Ströme, die praktisch ein Gegenmagnetfeld aufbauen. Und so kriegt man also einen Magneten zum Schweben. So könnte man zum Beispiel eine Magnetschwebebahn bauen. Ja, jetzt habe ich aber noch immer nicht erklärt, was da eigentlich passiert. Das ist ein quantenmechanischer Effekt. Supraleitung kann man nur verstehen mit Hilfe der Quantenmechanik. So. Sind Sie da? Alles klar? Wir fangen an. Wir gehen also in das Material rein und schauen uns an, woraus besteht eigentlich ein elektrischer Leiter. Ein elektrischer Leiter besteht aus schweren, positiven, im Kristall, ja, also in einem Metallgitter oder in einem Kristall, angeflanschten positiven Kristallionen. Und zwischen diesen positiven Kristallionen bewegen sich Elektronen hin und her. In einem supraleitenden Material ist es nun so, dass ein Elektron Elektron ist ja negativ geladen, ist klar. Ein Elektron kommt in die Nähe dieser positiven Kristallionen, ja, ist also ein bisschen negativ. Und die Kristallionen bewegen sich aufeinander zu, nämlich in Richtung des Elektrons. Da ist das Elektron, die Kristallionen bewegen sich darauf zu. Dadurch entsteht hier eine gewisse positive Ladung. Und ein weiteres Elektron kommt auch noch zu diesem einen Elektron hinzu, denn wir haben ja zwei positive Ladungen, also können wir auch zwei negative Ladungen haben. Und diese beiden Elektronen, dieses sogenannte Cooper-Paar, wie es genannt wird, hat nun ganz besondere Eigenschaften. Diese Eigenschaften besteht darin, dass diese beiden Elektronen komplett entgegengesetzt gerichtete Geschwindigkeiten haben, sodass der Gesamtimpuls dieses Cooper-Paares null ist. Ja? V1 plus V2 ist entgegengerichtet. Und jetzt kommt die Quantenmechanik ins Spiel. Was spielt jetzt eine Rolle? Etwas ist sehr genau bestimmt. Die Geschwindigkeit ist sehr genau bestimmt. Was fällt Ihnen dazu ein? Die Heisenbergsche Unschärfebeziehung. Wenn die Geschwindigkeit, also der Impuls der Teilchen sehr genau bestimmt ist, was ist dann beliebig unbestimmt? Der Ort. Und in der Tat ist es so, dass die Ausbreitung der Wirkung des Cooper-Paares ist viel, viel größer als der Abstand dieser beiden Kristallionen. Ja? Dieses Cooper-Paar breitet sich aus über viele tausend Kristallionen. Dadurch werden noch viele Millionen andere Cooper-Paare induziert. Und auf diese Art und Weise entsteht in dem Supraleiter ein makroskopisches Quantenphänomen. Makroskopisch heißt einfach sichtbar groß, ein makroskopisches Quantenphänomen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr für jedes Cooper-Paar oder für jedes einzelne Elektron eine eigene Wahrscheinlichkeits-, also eine Wellenfunktion hinzuschreiben, sondern man hat jetzt für Millionen von Cooper-Paaren hat man eine einzige Wellenfunktion. Man hat also, wie soll man das ausdrücken, ein Kollektiv, einen kohärenten Zustand, der in dem Material diese unglaubliche Eigenschaft produziert, dass der elektrische Strom ohne Widerstand abläuft. Unglaublich. Also ich meine, merken Sie, worauf das hinausläuft. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten ein Material, durch das man beliebig hohe Ströme laufen lassen kann. Beliebig hoch. Ja? Könnte man ja beliebig hohe Magnetfelder produzieren. Unglaublich. Ja, da gibt es jetzt ein Problem. Also wenn Sie so ein Material auf 4,2 Kelvin abkühlen wollen, dann brauchen Sie ein Material, was eben auch so, also Sie brauchen ja was zum Kühlen. Ist ja Thermodynamik, ne? Sie können ja nicht mit was Wärmeres was abkühlen. Also Sie brauchen etwas, was so kalt werden kann. Man braucht, um Quecksilber zum Beispiel auf 4,2 Kelvin abzukühlen, braucht man Helium, flüssiges Helium. Oh, das ist schwer, ist teuer, sehr teuer. Also das sah nicht so aus, ganze Weile, dass man Supraleitung irgendwie technisch tatsächlich verwenden könnte. Dann aber ist es gelungen, eine Art von Supraleiter zu schaffen, die ganz andere Eigenschaften hat. Das sind die sogenannten Hochtemperatur-Supraleiter. Nun muss man vorsichtig sein mit dem Begriff Hochtemperatur. Wir denken vielleicht an bei hohen Temperaturen, an so Temperaturen an einem ultraheißen Sommertag oder sowas. Plasmaphysiker denken an ganz heiße Temperaturen. Nee, bei der Supraleitung sind Hochtemperaturen schon welche, die also deutlich höher liegen als 4,2 Kelvin. Sagen wir mal bei 35 Kelvin, dafür gab es einen Nobelpreis, war auch ein Deutscher, den Nobelpreis für bekommen hat, der Betnotz. Sondern heutzutage liegt der Weltrekord für supraleitende Materialien bei 135 Kelvin. Das können Sie mal ausrechnen, bei wie viel Grad das ist. Und das Tolle ist, diese Hochtemperatur-Supraleiter, die leiten dann auch noch den elektrischen Strom ohne elektrischen Widerstand bei einer Temperatur, die oberhalb der Verflüssigungstemperatur von Stickstoff, flüssigem Stickstoff steht. Ja? Also wenn Sie, und Stickstoff gibt es überall, Stickstoff ist kein Problem. Das heißt, wenn man Hochtemperatur-Supraleitung, seitdem man die hat, braucht man auch nicht mehr das teure Helium, sondern man kann mit Stickstoff kühlen und alles ist gut. Jetzt habe ich Ihnen ja erzählt vorhin die Geschichte, die quantenmechanische Erklärung für den supraleitenden Effekt. Da war das ja so, da hatte ich ja hier diese schweren Kristallionen und diese beiden Elektronen kamen nun in die Nähe. Das sah ja so aus, als wenn diese Kristallionen also festgemauert in der Erde, nicht? Also wir haben ja Schiller, ne? Klar. Okay, und jetzt haben wir Hochtemperatur-Supraleiter, das heißt, die bewegen sich ja hin und her, die Dinger, ja? Wie geht's denn bei Hochtemperatur-Supraleitung? Die Standardfolklore momentan ist in der Tat, in einem Hochtemperatur-Supraleiter verursachen die Bewegungen der Elektronen sowas wie eine Heckwelle. Ja? Also das Elektron läuft im Supraleiter entlang und erzeugt Kristallschwingungen. Diese Kristallschwingungen regen sozusagen die Bildung von Cooper-Paaren wieder an. Bei Hochtemperatur-Supraleitern, wenn man sehr, sehr hohe elektrische Ströme durchziehen will, um damit zum Beispiel elektrische Ströme, sehr hohe magnetische Felder zu erzeugen, das ist alles elektrisch-magnetisch. Sie wissen ja, der Strom im Daumen führt zu Magnetfeldern, die in den Fingern liegen. Ne? Nur das nochmal am Rande. Da passiert ja was. Ich habe ja vorhin gesagt, ein Supraleiter verdrängt ja Magnetfeld. Jetzt ist es natürlich so, auch bei Supraleitern gilt der Energieerhaltungssatz. Das heißt, wenn ein Supraleiter Magnetfeld verdrängt, was muss er dann verrichten? Arbeit. Und wenn etwas Arbeit verrichtet, dann geht Energie verloren. Und so kann es passieren, dass durch die Verdrängung bei sehr, sehr hohen magnetischen Feldstärken auf einmal der supraleitende Effekt zusammenbricht. Und so ist seit einigen Jahren sind Supraleiter bekannt, die ein bisschen Magnetfeld in sich ertragen. Und zwar jetzt allerdings nicht so schön homogen, wie wir das vom Stabmagneten kennen, wo die Magnetfelder also so schön da rauskommen, sondern diese Magnetfelder in diesen Supraleitern der zweiten Art, die sind in Flussröhren gefangen. Das sind sogenannte harte Supraleiter. Und da gelingt es dann, weil das Magnetfeld ja dann nicht mehr verdrängt werden muss, gelingt es, extrem hohe magnetische Feldstärken zu erzeugen. Das heißt, wir haben keinen Widerstand mehr. Wir können wahnsinnig hohe Ströme durchziehen und können damit extrem hohe Magnetfelder erzeugen. Was für Visionen könnte man jetzt daraus entwickeln? Also, wir brauchen zum Beispiel starke Magnetfelder, um vielleicht eines Tages einen Kernfusionsreaktor tatsächlich zu betreiben. Das Plasma, die geladenen Teilchen, können nur von starken Magnetfeldern tatsächlich zusammengehalten werden. Das ist eine typische Anwendung. Die nächste Anwendung wäre eine Magnetschwebebahn. Die dritte Anwendung ist in der Medizintechnologie, wenn es darum geht, zum Beispiel sehr starke Magnetfelder zu benutzen, um besondere Darstellungsverfahren wie Kernspin und so weiter durchzuführen. Das heißt, das Allerwichtigste ist natürlich, wenn wir mal an unsere Stromrechnung denken, vielleicht gelingt es eines Tages tatsächlich mal eine Stromleitung zu haben, wo der elektrische Widerstand verschwunden ist. Das heißt, der Strom kommt direkt sozusagen vom Generator bei uns zu Hause an. Das würde natürlich da wirklich enorme Vergünstigungen führen. Und was ich Ihnen jetzt erzählt habe, war im Prinzip A, eine Erklärung, B, aber auch eine Hinführung dazu, wie man Grundlagenforschung, und der Kamerling-Owens 1911, der hatte überhaupt keinen, glaube ich, noch keinen Plan, was daraus mal werden kann, hin zur Technologie. Also Grundlagenforschung zur Technologie. Und ich habe was von Nietzsche gelesen, und muss ich Ihnen sagen, im Gebirge der Wahrheit kletterst du nie umsonst. Entweder du kommst schon heute hinauf, oder du übst deine Kräfte, um morgen höher steigen zu können.